la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Pesare e sabato sono stati scherzi ascolti most Fertig sein in Harryport Verbrauchte ich schon zu dem Rund Auf unser Land der Scheiße drauf In der Masse reißt der Seimaul auf Alleine ist der Feig und Leib Ist halt ein Anarcho schon Ja Peter ist Anarcho Und Anarchie ist er Und so ein wie den Peter Den wollen wir hier nicht mehr Ja der Peter ist Anarcho Und Anarchie ist er Und so ein wie den Peter, den wollen wir hier nicht mehr. Ey! Der verdient er jeden Tag, bettelt ständig schon den Markt. Britisch ist der engagiert, der Antifest, der registriert. Er weiß so viel in unser Land und trotzdem zählt er auf die Hand. Die Rechte sind nur sein Unglück, so Anarchie wird nur ein Schritt. Der Peter ist Anarchie und Anarchie ist schwer. Und so ein wenig Peter, den wollen wir hier nicht mehr. Ja, der Peter ist Anarchie und Anarchie ist schwer. Und so ein wenig Peter, den wollen wir hier nicht mehr. Hey! Und hat den Alkohol, findet er besonders toll. Wurde schon besagt, für seine Jesus Land ist so gemacht. Er wird etwas herbekämpfen muss, bis in eine Linie muss. Zionismus träumt er jeden Nacht, er hat ihn das wohl bei dem Mund. Der Peter ist dann ein Show und Anarchie ist schwer. Und so ein wie der Peter, den wollen wir hier nicht mehr. Ja, der Peter ist dann ein Show und Anarchie ist schwer. Und so ein wie der Peter, den wollen wir hier nicht mehr. Ja, der Peter ist dann ein Show und Anarchie ist schwer. Und so ein wie der Peter, den wollen wir hier nicht mehr. Ja, der Peter ist dann ein Show und Anarchie ist schwer. Und so ein wie der Peter, wollen wir. Okay, danke schön, das war's. Wir sind am Ende. Schönen Dank fürs Spielen.